Kapitel 5. In den 50er Jahren war der Kaiserdom das höchste Gebäude Frankfurts und das mit nur 96 Metern. Stellen Sie sich das mal vor, erzählt Frau Schenk. Sie sitzen beim Mittagessen in einem Restaurant in der Taunusanlage. Jetzt sind die meisten Hochhäuser hier im Bankenviertel wesentlich höher, bis zu 300 Meter und die echten Wahrzeichen der Stadt. Übrigens waren Sie schon auf dem Main Tower auf der Besucherterrasse, Herr Rasmussen? Nein, dazu hatte ich leider noch keine Zeit. Ich bin ja erst vorgestern in Frankfurt angekommen, antwortet Peer. Aber das werde ich bestimmt bald machen. Wie es von oben aussah, beim Anflug gibt es nur im Bankenviertel diese Wolkenkratzer. Ja, tatsächlich. Die meisten Hochhäuser stehen hier in dem Gebiet zwischen Hauptbahnhof und Alter Oper, erklärt Claudius. Schließlich ist das hier das Herz der deutschen Wirtschaft. Frau Schenk schaut aus dem Fenster. Ich glaube, ich muss jetzt los. Herr Ober, zahlen bitte. Sie bezahlt. Wir sehen uns nachher in der Bank. Sie verabschiedet sich flüchtig und verlässt dann sehr schnell das Lokal. Lass uns auch gehen. Einen Kaffee können wir hier um die Ecke in einer Espresso-Bar trinken. Kommen Sie mit, Frau Bille? Fragt Claudius. Ich muss noch etwas einkaufen, aber danke. Claudius und Peer verlassen das Lokal und gehen langsam Richtung Main. Du, schau mal! Ist das nicht unser Brezelbub vom Samstag? Da, der Dünne! Peer hält Claudius plötzlich am Arm fest. Wo? Wen meinst du? Claudius blickt sich suchend um. Na, den da, da drüben an der Ecke. Jetzt steigt er gerade in einen Boxster ein. Mensch, die müssen aber gut verdienen, diese Brezelbuben. Ja, du hast recht. Das ist er. So einen Typen erkennt man leicht wieder. Vielleicht haben wir in der Bank ja den falschen Job, sagt Claudius und lacht.